Im Jahr 1300 haben sie hier begonnen, Schiefer abzubauen. Dachschiefer, Wandschiefer, Schultafelschiefer. 1999 haben sie damit aufgehört. Jetzt heißt das Schieferpark. Da stecke nun auch 1 Million drin, wird erzählt, in diesem technischen Denkmal zum historischen Schieferbergbau. Mit diversen ABM-Stellen sei die Eröffnung vorbereitet und 2001 mit ministeriellen Ehren vollzogen worden. Und es sei wirklich sehr beeindruckend gewesen. Seit 2002 jedoch surfe das Besucherbergwerk einfach ab, liefe mit Wasser voll, weil es im Investoren- und Betreibergeflecht niemanden gäbe, der für die Pumpen verantwortlich sei, welche dafür sorgen könnten, dass das Ding nicht vollläuft. Glück auf!